Fritz Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind die erste Viertelstunde unter uns hier im Radio bei 1 Live. Im WDR Fernsehen wird noch geschunkelt im Moment. Und danach, naja, so etwa 15 Minuten nach 1 kommt dann auch das Fernsehen dazu. Wir haben eine Freitemennacht, wie immer, dienstags. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050, Freitemennacht, kostenfreie Nummer 0800 220 5050. Oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Sascha. Sascha ist 32. Hallo Sascha. Hallo Domian. Sascha, um was geht's? Um den Tod. Oh, warum? Naja, ich sag mal so, also ich habe schon viermal versucht, mich umzubringen. Das hat nicht funktioniert. Mittlerweile habe ich davon eigentlich abgelassen, aber wünschen würde ich ihn mir trotzdem. Warum? Naja, es ist halt, mein ganzes Leben ist eigentlich negativ verlaufen. Ja, ich bin also als Kind viel gehänselt worden, weil ich geschielt habe. Ich habe keinen Abschluss gemacht, ich habe keine Berufsausbildung gemacht, ich habe eigentlich nicht wirklich viel was erreicht. Dann war ich 10 Jahre verheiratet, bin dann LKW gefahren, da aus der Ehe sind 3 Kinder entstanden, die ich nur mittlerweile nicht mehr sehen darf. Soll aber jeden Monat 800 Euro Unterhalt dafür bezahlen. Und warum darfst du die nicht sehen? Ja, weil meine Ex-Frau das nicht möchte. Aha. Weil meine Ex-Frau vor das Jugendamt getreten ist und hat gesagt, ich bin ein geistig Verwirrter und ich wäre eine Gefahr für die Kinder. Weil ich ja versucht habe, mich umzubringen und das geht nicht. Du hast dich 4-mal versucht umzubringen? Jawohl. Wie hast du das versucht? Also beim ersten Mal habe ich 250 Tabletten geschluckt und habe dann eine Flasche Korn hinterher. Und da hat man mich dann bewusstlos bei mir zu Hause gefunden. Da hat mich meine Mutter entdeckt. Und beim zweiten Mal habe ich versucht, einen LKW über die Brücke zu ziehen. Das hat dann auch nicht so ganz funktioniert. Ich habe dann wohl einen schweren Verkehrsunfall herbeigezaubert. Wo andere Leute auch noch beteiligt waren dran? Nein. Das war nur der LKW, die Leitplanke und ich. Ja. Und daraufhin hat man mir dann ein Jahr, etwas über ein Jahr den Führerschein abgenommen. Ja. Und dann hat man mir ihn wiedergegeben mit bestimmten Auflagen, die ich dann auch erfüllt habe. Ja. Dann habe ich... Und die anderen Selbsttötungsversuche? Ja, beim Dings habe ich Säure getrunken. Also Acylsäure. Ja. Und bei mir das vierten Mal habe ich mir Rattengift in die Adern gejagt. Oh. Du hast ja Rattengift in die Adern gejagt. Du hast Säure getrunken. Das ist ja alles verbunden mit sehr, sehr großen Schmerzen vermutlich. Ich habe keinen Schmerzempfinden. Wie, du hast kein Schmerzempfinden? Ich habe kein Schmerzempfinden. Das hat ja nichts gemacht, also, die Säure zu trinken? Ja, natürlich tut's weh, aber wenn es zum gewünschten Erfolg führen würde, wäre es ja in Ordnung. Dann hat man halt nur noch einmal Schmerzen. Also bei mir ist es halt so, bei mir hat man damals festgestellt, ich habe eine, Rihanna hat gesagt, Persönlichkeitsstörung im Borderline-Typus. Mhm. Und der Borderliner ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er sich Schmerzen zufügt. Jetzt hast du gerade zu mir gesagt, du hast es 4-mal versucht, aber du wirst es nicht nochmal versuchen, obwohl du eigentlich gerne tot wärst. Aber du wirst es nicht nochmal versuchen. Ist das richtig so? Das ist richtig, weil es funktioniert sowieso nicht. Ich meine, ich warte jetzt drauf, vielleicht habe ich ja irgendwann Glück und keine Ahnung. Finde ich eine merkwürdige Lebenshaltung, muss ich dir sagen. Ich habe Respekt davor, ja, wenn du sagst, du hast viel üble Dinge erlebt in deinem Leben, in deiner Kindheit. Das muss man ernst nehmen und auch respektieren. Das haben aber sehr viele andere Menschen auch. Und als 32-jähriger Mann, du hast 4 Kinder, ne, sagst du? Drei Kinder hast du. Drei Kinder. Allein die Tatsache, dass diese Kinder auf der Welt sind, auch wenn es sehr traurig ist, dass du sie nicht sehen darfst, irgendwann wirst du sie sehen, wenn sie selbst entscheiden können. Allein das ist schon Grund genug zu leben und sich anzustrengen und irgendwann auch für die Kinder da sein zu können. Aber was habe ich denn, jetzt mal eine Gegenfrage, Domian, das ist alles schön und gut, was du sagst. Das ist alles schön und gut, aber was habe ich denn davon? Was? Ich bin ohne meine Kinder kommen ohne mich wesentlich besser zurecht. Das weißt du gar nicht. Du bist extrem negativ. Absolut negativ. Ich glaube, dir könnte man 1000 Sachen jetzt vorschlagen, was man tun sollte und tun könnte. Du würdest es immer abbügeln. Das ist eine schlechte Lebenshaltung, Sascha. Damit machst du dir dein Leben kaputt. Du hast es ja auch schon teilweise auch selbst in der Hand gehabt, es besser zu machen. Wenn man so gebeutelt ist und auch solche finsteren Anwandlungen hat, wie du es beschreibst, dann muss man sich von außen Hilfe holen. Hast du das gemacht schon mal? Ja, ich war zweimal in Nürnberg in der Therapie, weil ich komme aus Nürnberg. Ja, wie lange warst du in der Therapie? Ja, einmal waren es 12 Wochen und einmal waren es 16 Wochen. Ja. Und jedes Mal beim Ende von der Therapie haben die Psychologen sich vor mich gestellt und haben gesagt, wir haben schon viele Leuten versucht zu helfen, aber bei mir wäre wohl angeblich irgendwie kein Durchkommen. Also sie würden das irgendwie nicht geknackt bekommen. Die hatten mir dann auch schon angedroht, dass sie mich in die Forensik stecken wollen. Ich glaube, du gefällst dir aber auch in der Rolle. Ich? Ja, in der Rolle dessen, der nicht geknackt werden kann, der so eine negative Sicht hat, weil du es dir auch sehr bequem machen kannst in dieser Rolle. Nach dem Motto, mir geht es sowieso immer schlecht, ich habe immer Pech. Und du gehst ja sogar so weit, dass du dann sogar dein Leben wegschmeißen wolltest. Das ist der bequeme Weg. Der unbequeme Weg ist der Weg des Kämpfens und des sich Anstrengens und des sich Mühens. Das machst du nicht. Domian, ich wäre sofort bereit, von jetzt auf gleich anzufangen zu kämpfen, wenn ich darin irgendeinen Sinn sehen würde. Was gibt es in deinem Leben, was dir Spaß macht? Was du schön findest? Woran du Freude hast? Woran ich Freude hätte, das wäre an einem normalen Familienleben. Mhm. Ja, ich hab keine Freunde. Nein, der einzigsten. Ich will auch keine Freunde. Warum nicht? Freunde sind was Gutes. Freund. Ist wieder sowas Negatives? Ich will gar keine Freunde. Für was? Ich bin bis jetzt mein ganzes Leben lang nur ausgenutzt, belogen worden oder sonst irgendwas. Und Sascha, ich persönlich Das ist deine negative Sichtweise. Ich glaube dir, dass du viel Pech gehabt hast. Aber es gibt in allen Bereichen auch immer wieder gute Erfahrungen, auch gute Menschen, die einen auch aufbauen können. Aber du gehst ja wahrscheinlich schon so daran oder gehst gar nicht mehr daran, wie du es jetzt mir gerade gesagt hast. Da kann ja auch nichts passieren, wenn du sagst, ich will nicht mal mehr Freunde haben. Was machst du denn? Du bist beruflich wieder Fahrer? Ja. Ja. Wie sieht denn dein Leben aus? Du fährst in 8, 9, 10 Stunden am Tag und dann? Ja. Und dann, gehe ich in die Raststätte, um mir was zu essen, setze mich dahin, wo keiner sitzt. Und wenn ich fertig bin mit Essen, dann setze ich mich in mein LKW, dann lese ich ein Buch oder keine Ahnung und dann gehe ich irgendwann ins Bett. Und in deiner Freizeit? Du sitzt zu Hause auf der Couch und schaust Fernsehen. Und so verplempert man sein Leben. Ja, aber was kann ich daran ändern? Weil was bringt es mir daran, irgendwas zu ändern? Im Moment bringt es gar nichts. Ich sehe meine Kinder nicht. Ich habe einen Monatslohn von 2300 Euro. Mir bleiben 760 Euro, weil alles andere weggesendet wird. Okay, wie du es jetzt sagst, könnte man jetzt ganz böse, ich sag's dir mal ganz böse zurück, sagen, du jammerst alles runter. Alles. Wenn du einen Spaß an eine Sehnsucht nach einer Familie, ein Familienleben hast, dann setz doch alle Dinge in Bewegung, dass du eine neue Familie gründest. Das ist doch ein Ziel. Ja, das mag sein. Das ist mit der ersten jetzt gescheitert. Ja, das ist traurig, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber du bist erst 32 Jahre alt. Du bist erst 32 Jahre alt. Da liegen noch 1000 Möglichkeiten vor dir. Aber du gehst zurück und sagst, das bringt ja eh nichts, hat keinen Sinn und ich schaff das nicht und für mich ist eh alles schlecht. Wenn, ich sag dir, wenn jeder von uns so ans Leben ranginge, würde gar nichts mehr funktionieren auf der Welt. Wenn wir alle, würden wir alle finster durch die Straßen rennen. Ja, das glaube ich euch ja auch. Um Gottes Willen, das ist ja auch in Ordnung. Ich versuche ja alles. Ja? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Wenn du zweimal in der Klinik warst, ist das schon viel, aber es reicht dann lange noch nicht aus. Dann müsste man nochmal in die Klinik. Oder du musst was Ambulantes machen. So, und genau da haben wir schon wieder das nächste Problem mit dem Ambulanten. Mhm. Würde ich gerne tun. Ich fahre Fernverkehr. Das heißt, ja. ich bin 7 Tage in der Woche nicht da. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist wirklich für euch Lkw-Fahrern ein großes Problem. Da gebe ich dir wirklich recht. So. Aber auch da muss es eine Lösung geben. Da musst du halt nochmal krankgeschrieben werden und gehst in die Klinik. Ich suche ja nur was. Ich suche ja nur was. Ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden und sagen, Sascha führt ein scheiß Leben. Eigentlich ist es auch okay, wenn er gar keinen Bock mehr hat zu leben. Und tschüss, das ist es nicht. Dafür bist du zu jung, dafür bist du zu clever wahrscheinlich, bist du zu nett. Und das ist eine Schande, dass du so ja in deiner Nische da lebst und gar nicht teilhaben kannst im Leben. Ich komme aber aus meiner Nische nicht mehr raus. Doch, glaube ich schon. Glaube ich schon. Wenn du deinen Arsch hochkriegst, kommst du raus. Das schaffst du nicht unbedingt ganz alleine, aber so wie ein Wille dahinter steckte, dass du jetzt hier angerufen hast, das ist ja auch schon mal was. Weil ja, dir war ja klar, dass ich nicht sagen würde, okay, Sascha, dann stürze ich von der Brücke demnächst. So wie du den Willen, hattest, hast du auch noch einen anderen Willen. Den musst du ja nur suchen und freilegen. Mein Problem ist, Domian, dieser Wille, wenn der hochkommt, dann packe ich das auch an. Das ist auch um Gottes Willen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber er bleibt nicht da. Ja. Ich schaffe es nicht, ihn da zu lassen. Ja, genau, das verstehe ich auch. Und deshalb musst du professionelle Unterstützung haben. Jetzt weiß ich wirklich um das Problem für euch Lkw-Fahrer mit den ambulanten Therapien. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen was überlegen. Das heißt, meine Psychologin, die Sabine, die mitgehört hat jetzt. Und die wird dich auch gleich nochmal anrufen. Mhm. Ich bin wirklich optimistisch, Sascha, dass es auch für deinen Fall einen Anhaltspunkt gibt, wo man fassen kann und wo man was unternehmen kann. Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen, dass du sagst, ich bin 32 und am Ende, in mir wird nichts mehr. Du bist ja ein netter Typ, mit dir kann man ja reden. Das merke ich ja, wie wir beide uns unterhalten. Das heißt, da ist Potenzial da. Ja, natürlich, sonst hätte ich es ist ja nicht so, dass ich sage, ich will gar nicht mehr, aber mein Problem ist halt einfach, dass der Wille nicht lang genug. Ja, ja, und du weißt nicht, wie du es anpacken sollst, das ist mir schon klar. Wann war die letzte Selbsttötungsaktion, der Versuch? Vor 6 Monaten. 6 Monate. Es ist halt immer, ich meine, dieses Jahr über, es ist ganz schlimm, es ist halt immer die Weihnachtszeit. Mhm. Aber dieses Jahr habe ich halt bitterböse dagegen angekämpft und was mir halt jetzt auffällt, dass ich halt immer mehr anfange, es umzuspielen, also sprich, ich habe früher zum Beispiel nie Alkohol getrunken, gar nicht. Mhm. Und mittlerweile geht's halt los, dass ich anfange, jeden Tag 1-2 Bier zu trinken. Furchtbar. Was mir übrigens gar nicht gefällt. Nee, das darf gar nicht, das darf nicht auch noch anfangen. Dann hast du noch ein dickes Problem im Hals, nämlich vom Alkohol wegzukommen. Sascha, wir machen uns jetzt Gedanken. Ich verspreche dir das wirklich. Ich bitte dich aufzulegen, du bist ja erreichbar und du wirst jetzt in den nächsten Minuten von meiner Psychologin zurückgerufen. Mhm. Und ich drücke die Daumen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir dir irgendwie einen guten Tipp geben können und du einen Ansatzpunkt finden würdest. Alles Gute von Herzen, Sascha. Alles klar, ich danke dir. Wir melden uns gleich. Tschüss. Jo, tschüss. So, mein Lieben, jetzt machen wir ein paar Sekunden Musik und dann kommt auch schon das Wiederfernsehen. meine Lieben, jetzt so ganz allmählich kommt das WDR-Fernsehen auch dazu. Ich begrüße sehr herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Es gab eine Viertelstunde Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Es wurde geschunkelt und es war gute Laune. Und dann dauert das schon mal ein bisschen länger. So, wir sind da, freie Themennacht. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Vorige Woche habe ich das auch schon machen müssen, wegen meines Gesundheitszustandes und der Stimme. Es gab so einen kleinen Rückfall und deswegen bin ich nicht so ganz fit und dabei mit der Stimme. Aber das wird schon gehen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050. Und den nächsten Anrufer, den ich hier habe, das ist Michael. Michael ist 51. Guten Morgen, Michael. Hi, Domian. Hallo, Michael. Weswegen rufst du an? Ja. So, ich habe heute Abend was erlebt, was ich mir nie hätte träumen lassen können. Ich höre da eine Sendung ganz oft und kriege dann mit, dass Frauen von ihren Männern geschlagen werden und verabscheue das bis zum Geht nicht mehr. Und mir ist heute genau der umgekehrte Fall passiert. Der umgekehrte Fall? Du hast, ja, deine Frau hat dich geschlagen? Ja, das erste Mal in meinem Leben. Ich bin jetzt 51 Jahre alt und das ist mir in mehreren langjährigen Beziehungen nie passiert. Wer hat dich jetzt geschlagen? Deine Frau? Meine jetzige Lebensabschnittsgefährtin, sage ich mal, mit der ich 3 Jahre zusammen bin. Was ist denn da passiert genau? Wir hatten gestern Abend einen dummen Streit. Was heißt Streit? Es war eine Lappalie. Wir haben zusammen irgendwie einen Film geguckt über einen Laptop und dann funktionierte meine Maus irgendwie nicht. Und ja, du bist immer so ungeduldig und blablabla. Und ich habe dann gesagt, pass mal auf, ich sage ja, Frauen und Technik. Und da ist sie total ausgerastet, hat, ja, ich würde sie da anmachen und keine Ahnung. Ist dann ins Kinderzimmer verschwundert, da geschlafen. Da habe ich mir nichts draus gemacht, weil ich diese Anfälle schon kenne. Mhm. So, dann habe ich dann, ab heute Morgen versucht, diese Wogen wieder zu glätten. Habe gesagt, hör mal, Schwamm drüber ist ja kein Ding, ist ja nicht so schlimm. Hab das also, wir sind dann bei der Arbeit gegangen, nochmal per SMS 2-3 Mal geschrieben, was man aufschreibt, so und so. Das ist doch jetzt wirklich kein Ding, es ist doch nichts wirklich Böses passiert. Es ging nur um diesen Satz, Frauen und Technik. Ja, Frauen und Technik. Ich sage, ist doch nichts wirklich Wildes passiert, lass uns doch wieder den Käse vergessen. Dafür ist das Leben einfach zu kurz, um sich über so einen Mist da aufzuregen. Nee, es war nichts zu wollen, gar nichts. Und dann kam sie irgendwann nachmittags nach Hause, als sie Feierabend hatte. Ich bin mal früher da. Ich sag, und wie sieht's aus? Friede, oder willst du dich immer noch streiten? Ja, wollte sie. Aber es muss da, noch mehr im Busch sein als. Ja, ja. Ne? Ja. Klar, natürlich. Was ist denn da im Busch? Gut, ich bin. Ich kannte sie ein halbes Jahr, dann bin ich zu ihr gezogen. Sie hat ein eigenes Haus. Sie hat 2 Söhne. Einer ist 22, der andere ist 12. Mhm. Mit dem Kleinen komme ich super zurecht, mit dem Großen überhaupt nicht. Warum auch immer. Ich habe in vielen Gesprächen versucht, mit dem irgendwie klarzukommen, aber es funktioniert einfach nicht. Worüber wir immer wieder in Streit geraten, weil dieser Junge, der baut halt definitiv nur Mist. Und das sagt sie auch selber. Und dann ist es auch okay. Nur wenn ich dann sage, ja, so und so ist das, dann ist es ein Problem. Und der wohnt nach wie vor bei euch im Haus? Der wohnt nach wie vor bei uns zu Hause. Der hat jetzt letztes Jahr angefangen zu studieren in Bielefeld. Es ist eine Katastrophe, weil ich finde keinen Weg zu diesem Kind. Es ist wieder einfach nicht. Dann sag mal, wie es eskaliert ist dann heute. Ja, wie gesagt, wir haben dann irgendwie in der Küche gesessen, sie an ihrem Laptop, ich an meinem, und haben da hin und her ein bisschen gequatscht und so, und sind darüber wieder in Streit geraten, dass ich nicht verstehen konnte, warum sie so eine Lappalie nicht einfach, ich hab gesagt, immer, es war gestern spaßig gemeint, das muss man dazu sagen, es war überhaupt noch nicht mehr ernst gemeint, habe ich versucht, es zu erklären. Und sie war dann fest überzeugt, nein, deine Stimmlage und du musst da mal drauf achten und das war böse. Und ich sag ja, und selbst wenn, ich sag, was ist an diesem Spruch denn so schlimm? Okay, wie eskaliert es denn dann? Ja, das kann ich dir ganz einfach sagen. Wir sind dann in Krach geraten und dann gibt es bei uns in diesem Haus eine Regel, die sie aufgestellt hat, in diesem Haus wird nicht geraucht. Habe ich auch akzeptiert, wir rauchen also im Allgemeinen draußen. So, jetzt war ich absolut stinkig über sie. Sie ist dann abgezischt, ich habe mir eine Zigarette angesteckt in der Küche. 2 Minuten später kommt sie rein, sieht, dass ich rauche. Ja, und dann ging schon los. Sie hat also gar nichts groß gesagt, hat die Zigarette aus der Hand genommen und hat mir sofort 4-5 Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Was ich überhaupt nicht, ich konnte gar nicht reagieren. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mit der Faust? mit der Faust ins Gesicht. Also heftig auch, ist ja, hat sie Kraft. Heftig. Ich hab jetzt noch Kopfschmerzen, ich zitter am ganzen Körper. Wie hast du denn dann reagiert? Was hast du denn getan? Ich habe mich nur verteidigt. Ich habe nur meine Hände vors Gesicht angehalten irgendwann, was dann dazu führte, dass ich noch einen Tritt in die Rippen bekommen habe. Und ich saß dann, ich bin eigentlich ein ziemlich selbstsicherer Typ. Das gab es noch nie. Du hast jetzt nach diesem Vorfall auch nicht mit ihr in Ruhe sprechen können. Ich hab's versucht, aber es geht nicht. Ich finde es ebenso unverzeihlich, wenn Frauen schlagen, wie ich es unverzeihlich finde, wenn Männer schlagen. Man schmunzelt bei unserer Frauen, wenn die, ja, die schauen dann einem eine Backpfeife, nee, nix da, kein Pardon. Gewalt gehört nicht in eine Beziehung, egal von welcher Seite. Aber sag mal, denn, also es hört sich wirklich so an, ich meine, du hast es ja gerade auch angedeutet, vorwiegend wegen des älteren Sohnes, dass da eine ganze Menge Spannung bei euch in der Luft liegt. Aber hallo. Und die sich ja heute entladen hat. Aber hallo. Wie oft so überhaupt in der Woche streitet ihr denn? Oft. Also zwei, dreimal. Was ist noch schön in der Beziehung? Das frage ich mich in der letzten Zeit auch. Was da noch schön ist. Ich liebe diese Frau und dann denke ich ganz oft, warum eigentlich? Warum? Kannst du es noch begründen, warum? Sie ist eigentlich ein lieber Mensch und ja, weil du kennst das doch auch, man verliebt sich in jemanden und man sieht erstmal nur die positiven Seiten. Aber das ist ja schon eine Weile her mit dem Verliebtsein. Ja. Wie lange ist das denn überhaupt jetzt schon so angespannt? Oh, ein Jahr bestimmt. Habt ihr noch Sex miteinander? Es gab eine Zeit lang nichts mehr, weil sie sagte, sie kann meine Berührung nicht ertragen. Und jetzt halt Anfang des Jahres, ich wollte jetzt am Jahreswechsel, habe ich beschlossen, ich ziehe aus, ich kann das nicht mehr. Und dann hat sie sich mit mir unterhalten und hat gesagt, hör mal, so und so, ich weiß nicht, es ist zwar mit uns, du bist ein toller Mann. Und sie fände es gut, wenn ich hier bleibe. Und ich Idiot habe mich natürlich drauf eingelassen. Wenn die schon sagt, ich kann deine Berührung nicht mehr ertragen, ist das ja auch schon... Ja. Sehr verletzend. Genau. Sehr verletzend. Sehr verletzend. Ich muss also wirklich um Zärtlichkeiten und Zuwendung Musik betteln. Also ich würde sie morgen muss sie sich dir erklären. Und sie muss sich morgen auch entschuldigen. Wenn das sie das nicht genau tut, wäre ich an deiner Stelle da raus. Das wird passieren. Und selbst wenn sie sich erklärt und wenn sie sich entschuldigt, und ihr beiden in irgendeiner Weise doch noch Interesse an der Beziehung habt. Wobei, das ist immer schwer zu unterscheiden. Hat man wirklich Interesse? Oder kann man sich nur nicht loslassen, weil man Angst hat vor dem, was dann kommt und weil man doch noch so schöne Erinnerungen hat? Das ist immer sehr schwer zu unterscheiden. Ja. Wenn ihr in irgendeiner Weise dann doch noch sagt, wir wollen es nochmal irgendwie versuchen, dann geht in eine Paarberatung. Das wird sie nie machen. Ja. Warum nicht? Ja, wenn ich das wüsste, ich hatte Kontakt zu einer Sozialarbeiterin. Das hat aber was mit meiner Arbeit zu tun, aber wir sind dann auf dieses Thema Beziehung gekommen und die hat mir das genau vorgeschlagen und sie wollte auch zu uns kommen, mit uns reden und ich habe gesagt, ja, auch von mir aus super gerne und habe dann mit Anja, meiner Frau, darüber gesprochen und die sagte mir, das kommt überhaupt nicht in Frage. In der Regel höre ich das so, hier sträuben sich die Kerle dagegen. Was glaubst du denn, warum sie sich da so ziert? Sie glaubt, sie hat ihr Leben im Griff und es nicht läuft. Und das ist definitiv nicht so. Okay, dann wäre ich an deiner Stelle da draußen. Ja, pass auf, das Problem ist nicht so ganz einfach. Ich weiß, woran es überhaupt liegt. Bitte? Ich kenne den Hintergrund, warum es mit ihr so schwierig ist. Nämlich? Sie ist Missbrauchsopfer. Ja. Ja, sie ist mit 6 das erste Mal von einem Nachbarn missbraucht worden. Ja. Später innerhalb in der Familie nochmal. Und das ist natürlich extrem schwierig. Okay, das muss man berücksichtigen. Dennoch ist das auch keine Entschuldigung für ein dauerhaftes Missverhalten. Dann muss sie sich eben Hilfe holen, dass sie ihr Leben in die Bahnen bekommt. Und du sagst ja, die ersten beiden Jahre gingen ja relativ gut, oder? Relativ gut, ja. Es gab immer mal halbe rein, aber es blieb noch im Rahmen. Obwohl es immer schon schwierig war, mit ihr überhaupt zu reden. Hat überhaupt sie äußert sich zu nichts. Sie hat vielleicht 5 Minuten Geduld, mit ihr zu reden, und dann dreht sie komplett ab. War sie denn schon einmal wegen ihrer Vergangenheit in einer Therapie? Sie hatte einen Suizid hinter sich, also einen Suizidversuch, und da war sie nochmal 6 Wochen weg. Das war's. Das hat sie mir aber auch nicht alles so ganz genau erklärt. Das hatte mit der Scheidung ihres, meines Vorgängers quasi zu tun. Also es gab keine ordentliche Therapie, die die Vergangenheit versucht hat aufzuarbeiten? Nein. Was den Missbrauch angeht, schon mal gar nicht. Ja, dann wäre sie wahrscheinlich sehr an der Reihe, dass sie sich um ihr Leben kümmert. Aber, und solange sie das nicht macht, bist du da fehl am Platz. Weil ja, so traurig das auch ist, Michael. Weil das wäre für mich heute der I-Punkt gewesen, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringen würde. Ja, aber weißt du, das Blöde ist, wenn man einen Menschen wirklich liebt. Ich weiß, es hört sich irgendwie... Aber irgendwann hört man auch auf, einen Menschen zu lieben, oder irgendwann muss man, auch wenn man einen Menschen mal sehr geliebt hat, auch vielleicht einsehen, dass es nun mal nicht mehr geht. Ich weiß, ich bin auch langsam an dem Punkt, und jeder, der mich kennt und alle meine Bekannten und Kollegen sagen, ey, lass die Frau so gefällt, aber ich weiß, und ich höre nichts anderes mehr seit einem Jahr. Mehr kann ich dir eben auch nicht sagen, Michael. Wirklich nicht. Ich kann dir gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, aber viel anderes wird sie dir auch nicht sagen. Wir können dir vielleicht noch eine Beratungsstelle an die Hand geben, zu der du gehen kannst, wenn sie nicht mitkommt. Dann kannst du noch mal ein bisschen Rückhalt erholen. Ja, ich hatte selbst schon ein paar Probleme, bin zu Psychologen gegangen. Also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Gut, dann melden wir uns noch mal bei dir. Ja, aber dass ich heute Abend Schläge von einer Frau gekriegt habe, das macht mich richtig fertig. Das kann ich verstehen. Und das darf nur einmal passieren. Ja. Aber ich bin fertig. Ja, deshalb rufen wir dich jetzt noch mal an. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ich danke dir, Jürgen. Sehr gerne. Alles Gute, Michael. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Michael, der eigentlich eine viel jüngere Stimme hatte, ne, als 51. Hier ist Ingrid. Ingrid ist 65. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen. Hallo, Ingrid. Um was geht's denn bei dir? Es geht um Folgendes. Ich habe meinen Mann im Krankenhaus. Der ist seit dem 24. Juli sehr gestürzt, hatte einen Oberschenkelhalsbruch, ist operiert worden, ist nach Hause gekommen, hat alles soweit gut überstanden. Dann hat sich die Schraube gelockert, die musste rausgenommen werden, war ein paar Mal im Krankenhaus gewesen, wurde auch zwischendurch als Simulant hingestellt, hat dann die Schraube entfernt bekommen, eine neue Hüfte bekommen und während dieser OP hat er eine Lungenembolie bekommen. Er war tot. Er ist reanimiert worden. Und ich habe seitdem keinen Mann mehr. Er ist seit dem 1.11. im Krankenhaus. Ja. Aber ich habe keinen Mann mehr. Ich habe ein kleines Baby. Er ist gar nicht mehr ansprechbar. Er ist ansprechbar. Er hat mitunter auch, versteht er auch, was ich sage. Aber immer wenn er sich erholt hat, kam die nächste OP. Er ist reingekommen ins Krankenhaus. Da lag er im Koma, im künstlichen Koma. Er hat liegt an der Dialyse jetzt, hat ein komplettes Nierenversagen, Leberversagen gehabt. Nierenversagen ist noch da. Aber er hat dann einen Darmdurchbruch. Ach du lieber Gott, mein Gott, alles kommt zusammen. Alles durch diese Medikamente der Reanimation. Hat einen Darmdurchbruch, hat eine Bauchfellentzündung. Für die Bauchfellentzündung hat er eine Blutvergiftung mit sich gebracht. Er hat beide Beine abgenommen bekommen. Er hat beide Beine abgenommen bekommen? Ja. Warum? Ja. Auch durch die Medikamente. Die Medikamente haben die Gefäße verengt. Und man sagte mir, man kann nur eins am Leben erhalten, oben oder unten. Mein Gott, da mussten gleich beide Beine bis zum Oberschenkel? Der Oberschenkel wurde scheibchenweise abgenommen. Mein Gott. Ja. Der arme Mann, wie alt ist denn dein 68. Mann? 68. 68 erst. Ja. Mein Gott. Ja, man kann es nicht beschreiben. Ja, das kann man wirklich gar nicht ermessen, was du gerade erzählst, was der arme Mann mitmachen muss. Ja, man darf auch gar nicht drüber nachdenken. Ich habe einen gesunden Mann ins Krankenhaus gebracht. Aber du sagst gerade, manchmal hat er noch wache Momente. Ja, Weiß er um seinen Zustand? Kann er mit dir darüber sprechen? Nein, er ist an der Beatmung. Ach, das auch noch? Ja, hat einen Luftröhrenschnitt, also wo die Beatmung im Kehlkopf, Tracho, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, ist auch egal, wie das heißt. Hat mitunter auch mal eine Sprechkanüle bekommen. Hat auch versucht zu sprechen, hat sich mit dem Pfleger unterhalten, hat Danke gesagt und hat sich unterhalten. Aber immer wenn er sich erholt hat, kam die nächste OP und er fiel wieder zurück. Also 3 Schritte vor und 10 zurück. Unglaublich. Man kann es nicht glauben. Man kann es wirklich nicht glauben. Gibt es Momente in all deiner Trauer um ihn, wo du denkst, es wär eine Lösung, wenn er sterben könnte? Nicht mehr, nein. Nachdem ich sehe, er isst jetzt ein bisschen, ich bringe ihm ein Babygläschen mit, die er isst, er trinkt. Und egal wie ich nehme ihn zu mir nach Hause, egal wie er nach Hause kommt. Das wollte ich gerade fragen, wie wird es sein, wenn er aus dem Krankenhaus raus kann? Er wird erstmal in eine Reha kommen, dann kommt er nach Hause, ich gebe ihn nicht ab. Ich gebe ihn um keinen Preis und. Ja. Das heißt, Nein. Das ist ein Vollzeitjob, den du da machen musst? Das ist mir ganz egal. Ich habe meine Mama damals 15 Jahre gepflegt. Die hatte ein Bein abgehabt, auch durch Zucker. Und die habe ich 15 Jahre bei mir gehabt. Wie ist denn der ganz gestern, der aktuelle Zustand? Ist es relativ stabil? Er hat jetzt eine Sepsis dazu bekommen. Und zwar sind Bakterien, die einfach nicht im Griff gekriegt werden. Ist das so eine Art Krankenhauskeim, was man so nennt? Ja, das darüber wird sich nicht geäußert. Ah ja, das sagen die natürlich nicht. Ich lese immer wieder im Internet auch, dass das durch Unsauberkeit passieren kann. Mhm. Ich will keinem das unterstellen, er hat die beste Pflege, die es gibt. Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Nur sind die hygienischen Zustände in unseren Krankenhäusern bisweilen sehr miserabel, muss ich sagen. Das weiß ich nicht, da möchte ich mich auch nicht zu äußern. Also da bin ich ganz vorsichtig. Es ist nun mal so, durch die Operation, die er gehabt hat, kann einiges passieren. Mhm. Hat er denn die Amputationen, sind die Wunden verheilt schon? Oder ist der Keim dort? Von einem Bein sind die verheilt, bei dem anderen, da ist letzte Woche wieder eine OP gemacht worden. Das musste noch mal ein Stückchen kürzer gemacht werden, ja. Du gehst jeden Tag wahrscheinlich hin? Jeden Tag. Jeden Tag. Also wenn ich könnte, würde ich morgens, mittags und abends hingehen, aber auf einer Intensivstation. Geht das nicht so? Geht's nicht so. Normalerweise nur eine Stunde, was ich ganz bedauere. Denn gerade diese Leute, die brauchen die Angehörigen umso mehr. Ja. Und das ist ganz, ganz traurig, dass man als Ehefrau, aber man lässt mich schon, wenn ich anrufe, dass ich da eine Stunde oder eine halbe Stunde herkommen darf, das macht man schon. Er freut sich, wenn du kommst. Er lacht ein bisschen, ja. Es war nicht so, wie ich es gewohnt bin, aber... Nochmal gefragt, du glaubst nicht, dass er einen geistigen Schaden bekommen hat durch die... Jein, möchte ich sagen. Also ich bekomme den Mann, den ich abgegeben habe. Den kriegst du nicht zurück. Kriege ich nie wieder zurück. Und der war vorher ein fitter Mann. Ja, na klar, er hat ja gearbeitet, er stand ja mitten im Leben. Ja, und nur durch den Oberschenkelhalsbruch, das brachte alles in die Gänge. Ja, man sagte mir sofort, durch der Narkosearzt sagte uns sofort, dass alles geschädigt werden kann, was nur geschädigt wird durch diese Medikamente. Weil die so gravierend und so stark sind. So stark und in einer so hohen Dosis verabreicht wurden, dass man nicht weiß. Hast du denn, Ingrid, Unterstützung? Hast du Kinder? Habt ihr Kinder? Ich habe meine Tochter und meinen Schwiegersohn, meine Enkelin. Und ihr unterstützt euch gegenseitig dann? Richtig. Ist es für dich denn, ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn du als Ehefrau, du bist auch nicht mehr ganz jung, du bist 65 Jahre alt und gehst jeden Tag dahin, jetzt schon seit so vielen Monaten, und siehst dieses Leid und dieses Elend. Wie ist dir denn zumute, wenn du da sitzt und wenn du dann nach Hause gehst? Ich bin ganz ehrlich, ich habe in der letzten Zeit mein Auto sehr weit weggeparkt, damit ich laufen kann. Damit ich einfach nur gehen kann, überlegen kann, sitze ich im Auto, bin auf der Bahn, sehe ich den nächsten Brückenpfeiler und möchte davor fahren. Wenn ich wirklich niemanden hätte, wäre ich heute nicht mehr. Weil es einen bin ich ganz ehrlich. Ja, weil es einen so fertig macht. Ja. Ich weiß nicht, Domian, musst dir vorstellen, du gehst, der Mann ist körperlich gesund, wie er in die Klinik kam, und dann siehst du die Füße, Beine schwarz werden und ein Zeh nach dem anderen abfällt. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, das ist ganz schön. Und das siehst du als Ehefrau. Das kann man gar nicht beschreiben, kann man das nicht. Kann man nicht beschreiben. Mhm. Und man kann auch nicht sagen, was in einem vorgeht. Was ich dir sagen kann, Ingrid, das weiß ich. Wenn man so schwer krank ist und das mitbekommt, und er wird das ja mitbekommen, wie schwer das krank. Das weiß ich nicht. Ja, aber es wird Momente geben. Er lebt in einer anderen Welt. Ja, vielleicht wird es immer Momente geben, wo er schon merkt, wie schwer es um ihn gestellt ist. Ja, das stimmt, denn er hat den Finger auch noch abbekommen und er hat mir oder uns, meiner Tochter und mir, immer wieder den Finger gezeigt und drauf geguckt und seine Lippen bewegt und ich habe nur verstanden, was ist hier los, also von den Lippen abgelesen. Siehst und du? Immer wieder die Hand, dann habe ich ihm nur gesagt, ich sage euch mal, du bist sehr krank, du liegst im Krankenhaus schon sehr lange und das musste passieren. Da hat er meine Hand genommen, hat die gedrückt und... Siehst du, das wollte ich gerade sagen. Ja. Was ich weiß, ist, wenn man so schwer krank ist und irgendwie das zumindest noch mitbekommt, ist das ein unglaubliches Glück, wenn man spürt, dass jemand für einen da ist, der immer kommt, der wirklich Mitgefühl hat, der einfach da ist. Ja, muss man auch. Vielleicht wäre er schon längst gestorben, wenn du nicht wärst. Das hat man mir jetzt oft gesagt. Das hat man sehr oft gesagt, dass die das auch noch nicht erlebt haben. Dass jemand jeden Tag und mit so viel Liebe und Fürsorge. Und ich mache es wirklich sehr, sehr gerne. Deswegen machst du es genau richtig, wenn es auch unglaublich schwer ist. Und sei froh, dass du deine Tochter und deinen Schwiegersohn hast und dass du deine Rückhalt hast. Du machst es richtig und... Du wirst auch irgendwann später auch sagen können, ich habe keinen Fehler gemacht. Es ist eine harte Zeit jetzt einfach. Es ist eine Zeit, die einfach, die man nicht beschreiben kann. Mhm. Ich erzähle ihm von zu Hause, ich erzähle ihm von seinem Enkelkind, ich habe ihm Fotos mitgenommen, ich habe ihm seine Lieder mitgenommen, Schlager, die er gerne hört. Genau, so ist es. Er hört auch zu. Mhm. Und wie gesagt, er isst auch, wenn ich ihm das Essen gebe, für jeden Bissen lächelt er mitunter. Und das gibt mir so viel. Ne? So, ich kenne ihn seit dem 16. Lebensjahr. Deswegen sage ich jetzt wirklich ernst gemeint weiter so. Mach es weiter so, wenn es auch sehr schwer ist. Ich finde ganz toll, was du machst. Ich habe Respekt davor, großen Respekt. Danke. Und dein Mann wird es, wenn er es auch nicht mal ausdrücken kann, wird es dir groß, groß danken und dich entsprechend zurücklieben für all das, was du tust. Die Liebe macht alles. Ich brauche keinen Dank dafür, um Gottes Willen. Einmal im Arm nehmen und knuddeln, das reicht mir schon. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Zuversicht. Dankeschön. Und natürlich deinem Mann von Herzen gute Besserung, dass es jetzt endlich mal ein bisschen bergauf geht. Ja. Domian, ich danke recht schön. Es war schön, alles mit Gute. Dir zu unterhalten. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Und einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Danke. Auf Wiederhören, Engel. Tschüss. Wir haben 1.39 Uhr gleich und morgen haben wir eine feste Themennacht. Und morgen heißt unser Thema, wenn ich dann überhaupt noch sprechen kann morgen heißt unser Thema Phobien. Ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Ängste, über eure ungewöhnlichen Ängste sprechen. Also zum Beispiel, ich habe ja gestern auch schon ein paar Beispiele genannt, vielleicht die Angst vor Knöpfen, die Angst vor Wasser, die Angst vor, ja, vielleicht vor dem eigenen Herzschlag. Manche Menschen haben sogar Angst vor Blumen. Und es gibt, das habe ich gestern auch erzählt, es gibt ja diese kuriose Angst, die anerkannt ist als Angst, als Phobie, die Angst von einer Ente beobachtet zu werden. Wir haben uns hier in der Redaktion so ein bisschen darüber unterhalten und viel rumgelacht darüber. Und tatsächlich, es gibt auch einen Kollegen von uns, der das ganz unangenehm findet, von einem Wellensittich angeguckt zu werden. Da haben wir erst so gelacht, aber wir merken dann, dass das sehr ernst gemeint war. Also jeder von uns hat irgendwie so komische Sachen, dass dann enden kann oder sich ausufern kann in wirkliche Phobien, in starke Angstzustände unter Umständen. Wenn ihr mir von euren Phobien erzählen wollt, dann meldet euch bitte an unter domian@wdr.de oder ruft morgen an ab 0 Uhr. Wie immer, ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, kostenfrei für euch. Thema morgen, Phobien. Herzlich willkommen, Jürgen, 44. Hallo Domian, hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Um was geht's bei dir? Ja, wir hatten vor ein paar Wochen miteinander telefoniert. Ich hatte ja den Geisterfahrer auf der Abends gestoppt. Ah, ja, genau. Ja, genau. Ja, du hast LKW-Fahrer und du hast einen Geisterfahrer gesehen und hast mit anderen LKW-Fahrern zusammen den quasi zum Stehen gebracht. Ja, genau. Wir haben ihn gezwungen, seine Fahrt aufzugeben und darauf zu warten, dass die Polizei eintrifft, dass er also keinen Schaden anrichtet. Genau. War eine tolle Aktion, aber natürlich auch eine riskante Aktion. Ja, war sehr gefährlich. Also im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ja, ganz mulmig. Mir war sehr mulmig danach. Also nicht zur Nachahmung. Alles Mögliche passieren kann. Genau, nicht zur Nachahmung empfunden oder empfohlen. Nein, absolut nicht. Ich glaube, du hast damals erzählt, dass die Polizei selbst hin und her gerissen war zwischen Bewunderung und Kopfschütteln, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Also das war so eine verrückte Mischung. Ne? Mhm. Also einerseits waren sie froh, dass da wirklich nicht zusammengefegt werden musste und irgendwas abtransportiert werden musste. Und andersrum, ne, alter Schwede, was machst du da eigentlich, ne? Die beiden Autos sind nebeneinander gefahren und haben den dann, so hast du es erzählt, so vorsichtig zur Seite gegangen, abgebremst, ne? Ja, also ich bin entgegengefahren und er hatte dann versucht, halt eben an mir vorbeizukommen. Irgendwann haben wir Stirn an Stirn voreinander. Mhm. Hatte dann nochmal versucht, nochmal zu wenden, an mir vorbeizukommen und da habe ich dann halt eben blitzschnell reagiert. Hab das Fahrzeug eingekeilt, so dass Feierabend war. Es ist zu keinem Unfall gekommen, niemand ist verletzt worden dabei. Nein, es gab keine Verletzten, es gab keine Toten, es gab keinen Sachschaden. Es ist alles wunderbar ausgegangen. So, jetzt rufst du mich nochmal an, aber nicht um die Geschichte nochmal zu erzählen. Nein. Weil danach ist etwas passiert, womit ich nie gerechnet hätte. Das hat eine Welle geschlagen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dein Auftritt hier in der Sendung. Genau. Aha. Ich habe danach, ich muss, bei zwei Radiosendern war ich danach. Mhm. Einmal hatte ich den NDR bei mir privat zu Hause, den NDR 1. Ja. Dann bin ich von Hitradio Antenne eingeladen worden, von dem Frühstückspärchen Peter und Wenke. Die haben mir das Funkhaus gezeigt, haben mich im Aufnahmestudio gesetzt. Wir haben ein Bild vorliegen. Ja, genau. Das bist du. Das bin ich im Aufnahmestudio. Da bei den Radioantennen. Bei den Kollegen, sehr gut. Ja. Naja, wir hatten ja damals darüber gesprochen, dass die Presse das gar nicht großartig wahrgenommen hatte, ne? Deine Aktion. Genau. Ja? Genau, da war ich also ein wenig enttäuscht drüber. Also alles Mögliche wird gewürdigt, alles Mögliche wird breitgetreten. Mhm. Aber das ist halt eben dann doch irgendwie auf eine Art und Weise unterm Tisch gekehrt worden. Ja, aber nun? Also sage ich jetzt einfach mal. Naja, und dann habe ich dann mit dir gesprochen und wo ich mich sehr drüber gefreut hatte, dass ich mit dir darüber reden konnte. Ja. Ja, und jetzt ist es sogar so weit gekommen, dass das Verkehrsministerium Kontakt mit der Pressestelle der Polizei in Osnabrück in Kontakt getreten ist. Mhm. Da ist dann der Herr Linke, der hat das also in Empfang genommen. Ja. Ich bin dann nach meiner Tour vergangene Woche von Freitag auf Samstagnacht nach Hause gekommen, habe dann Samstagmorgen, nachdem ich ausgeschlafen war, so meine Post gemacht und habe dann meinen Anrufbeantworter entmüllt und habe dann halt eben auch unter anderem dieses Telefonat von dem Herrn Linke drauf gehabt. Ja. Er bat um einen Rückruf. Er sprach aufs Band drauf, dass es um den Geisterfahrer ging, den ich gestoppt habe. Ja. Ich hatte ein sehr mulmiges Gefühl, muss ich ehrlich sagen, weil ich gedacht hatte, dass er einen auf den Deckel gesprochen hatte. Genau richtig, dass die da so Redeverbot erteilen wollen, weil diese Aktion, die ich da gemacht habe, hat sehr viele Nachahmer ins Leben gerufen. Ja, das darf natürlich wirklich nicht sein, das müssen wir nochmal sagen. Das war einmalige, tolle Aktion, die Gott sei Dank gut gegangen ist, aber bitte keine Nachahmung. Nein. Aber ich höre daraus, wie du das jetzt erzählst, dass du da keinen auf den Deckel bekommen hast vom Ministerium. Genau, sondern ich bin nominiert worden, Held der Straße zu werden. Wow. Ich bin heute von einem sehr bekannten Journalisten aus Süddeutschland angerufen worden. Den Namen habe ich so jetzt nicht verstanden, aber ich weiß das halt eben auch von der Linken und auch halt eben von dem Mann heute persönlich. Der hat mich heute gegen gestern Abend gegen 18 Uhr angerufen. Aha. Ich bekomme Besuch von der Presse. Ich bekomme eine Auszeichnung, Held der Straße. Ich bin der Monatsheld, also in diesem Jahr. Das freut mich wirklich. Ja. Weil in der Tat ich so ein bisschen auch gedacht habe, obwohl es eine gefährliche Aktion war und so, aber du hast wahrscheinlich vielleicht sogar viele Menschenleben gerettet mit eurem, oder du mit deinen Kollegen zusammen. Ne? Da war ja da noch jemand beteiligt. Da war der schwedische LKW-Fahrer, genau, richtig. Genau. Ja, Jürgen, das ist eine schöne Rückmeldung, das freut mich. Das freut mich. Das heißt, das wird jetzt gewürdigt und da ist sogar das Ministerium auf uns aufmerksam geworden, so muss es ja auch sein. Ne, wenn ja, wir hier was kritisieren, also, dann müssen auch die Ministerien was unternehmen. Herzlichen Glückwunsch, ja, nachträglich. Recht herzlichen Dank. Ja, aber wir sagen nochmal, bitte keine eigenständigen Aktionen dieser Art bei Falschfahrern, bei Geisterfahrern. Das ist Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen, das ist brandgefährlich, Leute. Lasst es einfach. Auf der A37 ist vor zwei Wochen ein LKW-Fahrer mit einem Autofahrer zusammen gemacht. Die waren allerdings so dreist, haben den Geisterfahrer wenden lassen und haben den Geisterfahrer entkommen lassen. Man kann denen also jetzt nichts nachweisen. Also die haben sich wirklich, ich sag jetzt einfach mal, dumm gestellt, als die Polizei kam. Die konnten sich weder an die Farbe noch an das Kennzeichen erinnern. Ja. Auch die Polizei konnte den Geisterfahrer nicht mehr stellen. Okay, aber lass uns gar nicht weiter über so Sachen reden. Das ist absolut ein Aufruf. Genau, von mir den Aufruf wird an alle Kollegen, lasst es. Also es ist wirklich, das war Glück, das war wirklich viel, viel Glück und nicht nachmachen. Bitte, bitte nicht mehr nachmachen. Ich freue mich, dass du gewürdigt wirst, dass du dein Lob bekommst und schön, dass du nochmal angerufen hast, Jürgen. Gerne. Alles Gute und alles eine gute Fahrt wünsche ich dir. Tschüss. Alles klar. Du, mir eine Sache habe ich noch. Ganz schnell. Das Ministerium, also das Verkehrsministerium, hatte gesagt, dass ich sogar die Chance bekomme, Held der Straße des Jahres zu werden. Mhm. Wenn es irgendjemandem zusagt und meint, ich hätte diesen Preis verdient, kann man auf der Internetseite heldenderstraße.de für mich voten. Man muss halt eben eingeben, warum die denken, dass ich das bekommen habe. Okay. Und wäre toll, wenn da der ein oder andere dann doch mal darüber nachdenkt, ist somit ob jetzt, es dann so ist. Ist somit über den Sender. Ich danke alles, dir. Alles Gute, Jürgen. Tschüss. Vielen Dank. Dir ciao. Auch, Jürgen. Mach weiter so. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Uschi ist hier. Uschi ist 69. Guten Morgen, Uschi. Ja, guten Morgen, Domian. Uschi. Zunächst möchte ich sagen, dass ich deine Sendung nicht nur gerne sehe, sondern sie auch für sehr wichtig halte, weil ich glaube, dass viele Menschen durch dich ja etwas Trost und Beruhigung haben. Vielen Dank. Und vielen du triffst Dank. Die Worte einfach da, wo sie auch hingehören. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du das so sagst. Vielen das Dank. Ist wichtig. Zum anderen möchte ich meiner Vorgängerin, also vor diesem LKW-Fahrer, ja, der Ingrid, möchte ich der Ingrid noch etwas sagen. Sie ist sehr mutig, dass sie darüber sprechen kann. Mhm. Ich möchte ihr sagen, bitte, dass sie auch durchhält. Es ist wahnsinnig schwer. Mhm. Ich sage auch dir jetzt, warum. Ich habe gut gelernt. Ich habe in der gehobenen Beamtenlaufbahn aufgehört. Mein Mann war Textilingenieur. Er hat ein paar Monate gearbeitet. Dann wurde er zum Pflegefall. Mhm. Ich habe ihn... Wie alt war er da? 29. Da wurde er zum Pflegefall schon? Warum? Er litt an einer schweren Krankheit, diese nennt man Panarteritis nodosa. Die gehört in den rheumatischen Formenkreis und entzündet die Gefäße. Ja, verstehe. Und dadurch entsteht zum Beispiel ein Infarkt, ein Apoplex. Diabetes ist ausgebrochen, dadurch mussten auch Gliedmaßen entfernt werden. Ich habe ihn 30 Jahre knapp bis auf ein paar Monate zu Hause gepflegt. 30 Jahre? Ich kann nicht mehr sagen, wie ich das geschafft habe. Das ist ja eine ungeheure Lebensleistung. Aber... Ungeheure Lebensleistung, 30 Jahre? Ja. Du hast diesen Mann, wie viele gesunde Jahre habt ihr miteinander verbracht? Vier gesunde Jahre. Und die waren sehr schön und er war sehr lieb, rücksichtsvoll, er war keine Last. Wie, er war bei klarem Verstand während der 30 Jahre? Bis zur letzten Stunde. Obwohl er nichts bewegen konnte, gefüttert werden musste, wie ein neugeborenes Kind behandelt wurde. Und du hast das zu Hause alles bei dir alleine geschafft? Ja, bis auf viele Krankenhausaufenthalte, die immer mal wieder nötig waren. Aber ich habe ihn nicht in ein Heim gegeben. Ist er denn auch bei dir zu Hause gestorben? Eine knappe Stunde bevor der Tod eintrat, musste ich ihn abgeben, weil die Schmerzen so unerträglich wurden. Aber das hat er dann wohl nicht mehr so gespürt, dass er weg. Wenn er 30 Jahre bei klarem Verstand war, so schwer krank und im Pflegefall war, was hat er denn so ab und zu dir gesagt? Wir haben uns sehr viel unterhalten. Er war sehr intelligent. Er hat mir Mut gemacht, dass ich für ihn die Kraft hatte. Wir haben miteinander singen können. Wir haben... Ringen oder singen? Singen. Ja. Und wir haben einander viel geschenkt. Ja. Und ich kann immer nur wieder sagen, ich würde es immer wieder tun. Nur warum ich jetzt auch bei dir anrufe und warum ich, muss ich dir sagen, deine Sendung auch so oft anschaue, weil ich einfach schwerste Schlafstörungen habe und Existenzangst hoch 3. Weil die Rente so klein ist. Das ist unglaublich. Da pflegt eine Frau ihr ganzes Leben den Mann und kriegt dann so eine geringe Rente. Ja, und ich muss sagen, wie soll ich das? Es ist schwer. Ich möchte ja nicht Klage führen. Aber ich hatte mir erhofft, dass man mir auch geholfen hätte. Ich wohne in einer Stadt, in der ich sehr gerne lebe. Ich habe viel in der Jugendarbeit noch getan. Aber ich empfinde jetzt, dass ich keinerlei Hilfe bekomme. Ich hatte auch während der Zeit einmal gefragt, obwohl wir gut versichert waren noch, dass ich einmal in Urlaub fahren kann. Nicht nach, weiß ich nicht, meinetwegen nach Oberbayern oder so. Ich wäre so gerne mal einen Augenblick zur Ruhe gekommen. Aber das geht nicht. Du hast all die Jahre, gab es kein Wochenende auch mal, wo du weggefahren bist. Nein. Wie lange ist dein Mann jetzt tot? 8 Jahre. Aber jetzt fällt es mir so sehr schwer, da ich ja nun auch älter werde. Und durch diese Umstellung, dass eben der Euro auch sich so verändert hat, weiß ich fast gar nicht mehr, was ich machen soll. Das heißt, du hast wirklich erstmal eklatante Geldsorgen. Du hast eine zu niedrige Rente und kommst nicht über die Runden. Ist das richtig so? Ja, aber ich bin auch stolz. Ich klage nicht. Nur... Ich meine immer, dass man doch irgendwo mal sagen könnte, es wird so viel getan für Menschen. Es gibt so viele... Welche Art von Hilfe würdest du denn gerne haben wollen, Uschi? Ach, ich möchte kein Geldgeschenk bekommen, nein. Ich würde mich freuen, weiß ich nicht, wenn Anna sagen könnte, wir haben ein Zimmer im, weiß ich nicht, im Westerwald oder so. Da durfte ich mal 2 Wochen hin. Ach so, so meinst du. Also, Entschuldigung, nicht, ich bin einfach, ja, ich habe Angst und ich mache mir Sorgen, dass ich eben gesundheitlich auch nicht mehr klarkomme. Ich habe durch diese Ängste auch selber hohen Zucker. Du bist viel alleine. Ja. Ja, das heißt, kann das auch sein, dass das auch mit deinem Leben zusammenhängt, dass du in diesen 30 Jahren keine Zeit hattest für Freundschaften, die zu pflegen. Ja, das ist richtig. Freunde, die wir hatten gemeinsam, die wurden immer weniger. Und als mein Mann immer ein schwererer Pflegefall wurde, waren die Freunde bald fort. Das heißt, für dich wäre eigentlich jetzt... eine Organisation ganz gut, die dir mal so ein bisschen unter die Arme greift, dir vielleicht mal eine kleine Reise ermöglicht oder wo du auch mal was unternehmen könntest. Verstehe ich das richtig? Ja, ich könnte auch noch etwas tun. Ich bin ja nicht faul oder so. Arbeiterwohlfahrt oder irgend sowas. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wo man sich vielleicht noch engagieren könnte und dann auch was zurückbekommt. Ja, gerne. Ich würde auch einem Menschen helfen. Angenommen ist jemand ganz alleine wie ich. Der braucht aber Hilfe bei der Pflege. Ich könnte zwar jetzt nicht mehr händeln, das ist mir zu schwer, aber ich bin gut geübt wie ein Fachmann in der Pflege. Also müssen wir mal gucken, dass so eine große Organisation, vielleicht für die Caritas, für die Arbeiterwohlfahrt, es gibt ja ganz, ganz viele Organisationen dieser Art, dass wir dich mit einer solchen Stelle, die für dich dann auch gut wäre, einfach in Kontakt bringen. Vielleicht bin ich es selbst schuld, dass ich mich so zurückgezogen habe. Vielleicht die letzten Jahre, dass du dann zu dich zu sehr abgekapselt hast. Ja, und jetzt habe ich sogar Angst, ein bisschen auf die Menschen zuzugehen. Aber du hast gar keine Angst gehabt, hier anzurufen und hervorragend zu sprechen. Das weiß ich nicht. Du bist auch ein Mensch, der die Menschen anspricht, der gut ankommt. Und ich habe ja auch viele Menschen kennengelernt in Krankenhäusern oder so. Und ich bin begeistert für das, was du für die Menschen tust. Und ich wünsche dir persönlich, dass du diese Kraft noch lange hast. Vielen Dank, Uschi, vielen Dank. Ich habe gerade noch mal so über deine Jahre nachgedacht. Und da kam mir so in den Sinn, wenn man das 30 Jahre geleistet hat und wenn dann der Partner, den man geliebt hat, stirbt, stürzt man doch auch, natürlich, weil man traurig ist, aber auch, weil so der ganze Lebensinhalt weg ist, für den man so gesorgt hat. Ja, weil keine Aufgabe mehr da ist. Keine Aufgabe mehr, man stürzt in ein Loch. Ich war 24 Stunden gefordert, ne? Mhm, genau. Und dann plötzlich war alles weg. Ja. Ja. Aber du kannst auch nicht mehr mithalten. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, ins Theater zu gehen oder gerne mal in ein schönes Konzert. Geht ja nicht. Also Uschi, wir machen uns jetzt mal ein bisschen schlau im Hintergrund für dich. Und ich hoffe, dass wir dir helfen können und wir rufen dich auf jeden Fall heute Nacht nochmal an. Das wäre sehr schön. Das machen wir wirklich. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen, die zu dir gehören, bedanken. Das ist sehr freundlich von dir, liebe Uschi. Passt gut auf euch auf. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt haben wir nicht gut auf die Uhr geguckt, aber ich mach mal. Sag mal kurz guten Tag zu Sebastian, 28. Ja, der Sebastian sollte aber mal den Ton wegschalten. Hallo. Hallo Sebastian. Ja, bin ich schon da? Ja, du bist da. Um was geht's? Ah, okay. Ja, hallo, schön, dass ich durchgekommen bin. Nach 2 Jahren endlich mal wieder. Mein Thema heute ist, ich habe eine Frau, die Monia, und wir sind seit 7 Jahren glücklich. Eigentlich verheiratet, seit 3 Jahren ungefähr. Und das Problem ist, ich habe aber seit 4 Jahren eine Affäre. Und zwar habe ich mit meiner Frau, der Monia, ein Kind. Das ist jetzt 1,5 Jahre alt. Mhm. Und das Problem ist, mit meiner Affäre habe ich auch ein Kind. Ach du lieber Gott. Ja, ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Und deine Frau weiß von der Affäre nichts? Ja, das ist das Problem. Ich habe vor 2 Jahren schon angerufen bei dir. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber damals war es halt noch so, dass die Affäre nicht aufgeflogen ist. Und ja, halt, ich bin jetzt gerade im Urlaub. Oh, und jetzt ist die Affäre zu meiner Frau gegangen. Also sie weiß, dass ich verheiratet bin, aber es ist aufgeflogen. Also sie ist dahin gegangen und hat es ihr gebeichtet. Also alles ist aufgeflogen. Beide Frauen wissen jetzt komplett voneinander, was da gelaufen ist. Ja, also die Affäre hat nicht genau alles erzählt, aber ja, schon so das meiste. Und ja, also meine Frau glaubt halt noch nicht ganz was mit dem Kind. Das ist das Problem. Und du bist und du bist alleine im Urlaub im Moment? Ja, also, wie gesagt, mit Freunden, aber das ist halt das Blöde an der Sache. Ja, also wir sind, ja, so gesehen bin ich schon allein. Also, ich kenne da so Leute im Urlaub halt, aber ja, das ist jetzt auch, also ich habe da auch noch eine, aber das soll jetzt meine Frau jetzt nicht hören, ne? Deswegen will ich jetzt nicht so viel davon erzählen. Du hast jetzt da, wo du im Urlaub bist, auch noch eine. Ja, aber wenn ich halt im Urlaub, also ich bin schon seit 5 Jahren im Urlaub, also komm, fahre ich jedes Jahr hier hin. Wo ist denn das? Und in Tirol direkt. Wir sind zum Skifahren hier. Mhm. Wir sind zum Skifahren hier halt, ne? Ja. Ja. Und mein Problem ist halt, das Kind, also wir sind eigentlich schon glücklich, meine Frau und ich, aber ja. Sebastian, ich mache folgenden Vorschlag. Das ist jetzt so ein Teaser, das, was du gerade erzählt hast. Das ist so, das ist jetzt eine komplizierte und komplexe Sache. Ich möchte gerne mit dir ausführlich darüber sprechen. Jetzt allerdings hörst du im Hintergrund die Musik. Ja. Morgen haben wir eine Themennacht. Können wir beide uns verabreden für Donnerstagnacht nochmal? Donnerstagnacht, alles klar. Aber ruft ihr mich dann an von Domian Team? Ja, genau. Das heißt, meine Leute rufen dich gleich nochmal an und vereinbaren nochmal genau die Zeit, wann wir dich anrufen. So machen wir's. Dann können wir können in Ruhe sprechen, weil das wäre so ein Schnellschuss und das geht gar nicht. Okay? Alles klar. Domian. Dann sagen wir bis Donnerstag, Sebastian. Tschüss. Ja, okay, alles klar. Danke. Ciao. In der Technik heute Nacht die Alina Marquis. Morgen heißt unser Thema Phobien. Ich möchte mit euch über eure ungewöhnlichen Ängste sprechen. Vor welchen ungewöhnlichen Dingen habt ihr Angst oder ekelt ihr euch? Das kann anfangen bei den Spinnen und enden bei Knöpfen oder irgendwelchen anderen absurden Sachen, die man aber durchaus ernst nehmen muss. Ihr könnt anrufen morgen ab 0 Uhr, kostenfrei. Die Leitung schaltet während der Sendung natürlich auch sehr gern oder mailt domian@wdr.de. Die. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen uns morgen wieder. 1 Uhr Radio Saft, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann. Bye bye.